Fragment 015. Ich kapsele mich ab, lausche der Musik. Schreibe, um mich abzulenken. Menschen machen mich krank. Die Kinder zu laut. Die Frauen zu parfümiert. Die Jugendlichen zu stark. Die Männer zu alt. Das Amt ist für mich die Hölle, nichtige Bürokratie. Zu viele Gedanken, Bedürfnisse, Wünsche, Hoffnungen auf einen Haufen. Darunter die Beamten. Hoffnungslos überfordert, die Rechte weiß nicht, was die Linke sagt. Dazwischen vegetiere ich, zwischen kaffeetrinkenden Drohnen und gesellschaftlichem Abfall. Menschen verbreiten Propaganda, wie zu NS-Zeiten. Nur Konservative. Sie fressen es in sich hinein, lang und klanglos, ohne Worte, ohne Gedanken. Das Leben kann so leicht sein. Und für die Intelligenten. Beschäftigungstherapie, auf dem Niveau einer Fünfjährigen. Ich kapsele mich ab. Lausche der Musik. Schreibe, um mich abzulenken.